الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سكبة الله دمهان دفلت من الله زيغل مهيل بمهات سشكاية من القفيد محمد عليه الصلاة والسلام. Meine lieben Geschwister, wir befinden uns jetzt an Tagen, die zu den Tagen Allahs gehören. An Tagen, an denen Allah Azza wa Jal die Tore seiner Barmherzigkeit öffnet. Heute ist der Tag von Arafah. Heute ist der 9. Dhul-Hijjah, der in mehrerlei Hinsicht ein besonderer Tag ist. Dazu gehört erstens, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah geschworen hat, als er sagte sinngemäß, bei der Morgendämmerung und bei den ersten 10 Tagen des Monats Dhul-Hijjah. Zweitens befinden wir uns, liebe Geschwister, in einem der heiligen Monate. Allah sagte sinngemäß, siehe, die Anzahl der Monate eines Jahres bei Allah beträgt 12. So wurde es festgeschrieben im Buch Allahs auf der wohlverwahrten Tafel, an dem Tag, an dem er die Himmel und die Erde erschuf, 4 von ihnen sind heilig. Die 4 Monate sind Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram und Rajab. Das sind der 11., 12., 1. und 7. Monat des islamischen Mondkalenders. Drittens, Allah Azza wa Jal hat die Tage, an denen wir uns jetzt befinden, als bekannte, festgesetzte Tage bezeichnet. Er sagte über diejenigen, die Hajj vollziehen, um vielerlei Nutzen zu erfahren, das heißt, sie vollziehen die Hajj und sie opfern die Opfertiere und so weiter und so fort, um vielerlei Nutzen zu erfahren, wie etwa die Vergebung für ihre Sünden und um des Namens Allahs an festgesetzten Tagen zu gedenken. Abdullah ibn Mas'ud und ibn Abbas radiallahu anhuma sagen, damit sind die Tage, sind die Monate Shawwal, Dhul-Qa'dah und die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah gemeint. Viertens, dadurch sind diese Tage die besten Tage des Jahres überhaupt. Und der Prophet alayhi salatu wassalam hat uns angespornt, besonders viel Gutes an diesen Tagen zu tun. Und dazu gehört zweifellos das Spenden, das Fasten, aber allem voraus ist das Gedenken Allahs Azza wa Jal. Meine lieben Geschwister, am heutigen Tag hat Allah tabaraka wa ta'ala seine Religion für vollkommen und für vollendet bezeichnet und erklärt. So berichtet uns Tariq ibn Shihab, dass ein Jude zu Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu einmal kam und zu ihm sagte, Befehlshaber der Gläubigen, es gibt einen Vers in eurem Buch, wenn er auf uns Juden herabgesandt worden wäre, dann wäre dieser Tag für uns ein Feiertag. Da sagte Umar, welcher Vers? Er sagte, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Es geht um den Vers 5 aus Surat, Vers 3 aus Surat Al-Ma'idah. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Da sagte Umar radiallahu anhu, wir kennen den Tag und wir kennen auch den Ort, an dem er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, als er sich nämlich am Freitag in Arafah befand. Hadith bei Bukhari überliefert. Und auch heute, liebe Geschwister, ist der Arafah-Tag. Und am heute ist ein Freitag. Damit ist gemeint, das heißt mit der Vervollkommnung der Religion Allahs Azza wa Jal, damit ist gemeint, dass Allah an diesem Tag dem Islam auf der arabischen Halbinsel, insbesondere in Mekka, offenkundig die Oberhand gegeben hat und kein Götzendiener mehr das Haus Allahs umschreiten darf. Sechstens, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das beste Bittgebet ist das Bittgebet am Tag von Arafah. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, das Beste, was ich und die Propheten vor mir gesagt haben, ist, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Das heißt, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, außer Allah alleine. Er hat keinen Teilhaber. Sein ist das Reich. Sein ist alles Lob. Und er hat zu allem die Macht. Das ist das Beste, was du am heutigen Tag sagen kannst. Deswegen sage es häufig, bis du heiser wirst. Siebtens und achtens, liebe Geschwister, zu den Vorzügen dieses heutigen Tages gehört die Befreiung der Diener Allahs, vieler Diener Allahs vor der Hölle und die Nähe des Herrn subhanahu wa ta'ala, die Annäherung Allahs azza wa jall an seinen Geschöpfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen Tag, an dem Allah mehr Diener von der Hölle befreit, als am Tag von Arafah. Möge Allah mich und euch zu diesen Menschen gehören lassen. Es gibt keinen Tag, an dem Allah mehr Diener von der Hölle befreit, als am Tag von Arafah. Außerdem nähert sich Allah Azza wa Jal seinen Dienern und prahlt mit ihnen vor seinen Engeln und sagt, was wollen sie von mir? Was wollen sie von mir? Derjenige, der diese Frage stellt, ist es, in dessen Hand Himmel und Erde sind, und derjenige, der zu allem imstande ist. Meine lieben Geschwister, frag und bitte Allah tabaraka wa ta'ala um alles, was in deinem Herzen ist. Bitte ihm alles Gute in diesem Leben und nächsten Leben und bitte für uns, für deine Geschwister ebenso mit. Neuntens, dieser Tag wurde vom Propheten alaihi salatu wassalam als eine Art Eid-Tag bezeichnet. So sagte er, der Tag von Arafah, der Opfertag und die Tashriq-Tage sind unsere Festtage, die der Anhänger des Islam. Es sind außerdem Tage des Essens und Trinkens. Meine lieben Geschwister, was diejenigen angeht, die an diesem heutigen Tag fasten wollten, aufgrund der gewaltigen Belohnung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen versprochen hat, als er sagte, ich erhoffe mir bei Allah für diejenigen, der am Tag von Arafah fastet, dass Allah ihnen die Sünden des vorangegangenen und zukünftigen Jahres vergibt. Derjenige, der nicht fasten konnte, wie zum Beispiel die menstruierende Frau oder die Wöchnerin oder andere, aus welchen Gründen auch immer, sollen immer die Absicht fassen, Gutes zu tun. Und sie sollen andere speisen, denn Allah subhanahu wa ta'ala versprach Gutes für jeden, der Gutes beabsichtigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah verzeichnet fürwahr die guten und die schlechten Taten. Er schreibt sie auf. Daraufhin machte er deutlich, wie dies zu geschehen ist. Wer beabsichtigt, ein gutes Werk zu tun? Das ist jetzt der Detail der Anordnung Allahs azza wa jal an die Engel. Wer beabsichtigt, ein gutes Wort zu tun und es dann doch nicht ausführt, dem verzeichnet Allah ein vollständiges gutes Werk. Wer aber beabsichtigt, es zu tun und es dann tatsächlich ausführt, dem verzeichnet Allah bei sich für ihn 10 bis 700 Mal so viele gute Werke, bis hin zu einem Vielfachen davon. Wer sich aber mit dem Gedanken trägt, eine Übeltat zu begehen, eine Sayyi'ah, und sie dann doch nicht ausführt, dem verzeichnet Allah bei sich eine vollständige gute Tat. Wenn er sich aber mit dem Gedanken trägt und die Tat dann auch ausführt, dann verzeichnet Allah eine einzige üble Tat, überliefert bei Imam al-Bukhari. Meine lieben Geschwister, wir haben genau 2 Eid-Feste. Das eine ist das Adha-Fest, das andere ist das Fitr-Fest. Deshalb macht diese Tage euren Kindern besonders schmackhaft und macht sie ihnen lieb und lasst sie genießen und Freude haben. Andersgläubige nehmen sich an ihren Feiertagen extra frei. So sollte ein Muslim das erst recht tun. An diesen Tagen, liebe Geschwister, gibt es ein paar Sunna-Handlungen, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Erstens, der Takbir nach den Pflichtgebeten. Seit heute Morgen nach dem Fajr-Gebet, wer in der Gemeinschaft gebetet hat, ist es eine Sunna, dass man den Takbir spricht. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Das begann heute Morgen nach dem Fajr und endet am 13. Dhul-Hijjah, am 3. Tashriq-Tag mit dem Asr-Gebet. Zweitens, wer vorhat, ein Opfer zu opfern, ein Tier zu opfern, soll am Eid-Tag, es ist Sunna, dass er am Eid-Tag nüchtern zum Gebet geht und erst etwas von seinem Opfertier zu sich nimmt. Manche Leute sagen, ja, aber ich möchte das Tier erstmal einen Tag hängen lassen. Mach, was du willst, wenn du möchtest, setzt du die Sunna um und wenn du möchtest, lässt du dein Tier lieber hängen. Drittens, dass man sich schön anzieht. Frauen hingegen sollen natürlich auch erscheinen zum Eid-Gebet, allerdings mit unauffälligen Kleidern und unparfümiert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, verweigert den Dienerinnen Allahs nicht in die Moschee zu gehen, aber wenn sie gehen, sollen sie unparfümiert gehen. Viertens, die Gans waschen, die Ganzkörper waschen, al-Russen. Und fünftens, das Eid-Gebet an sich, das insha'Allah tabarak wa ta'ala in diesem Jahr in unserer Moschee um 9 Uhr morgens, wie angekündigt, einmal stattfinden wird, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sechstens, dass man einen anderen Rückweg nimmt als den Hinweg zur Moschee. Das ist eine spezielle Sunna, die für das Eid-Gebet gilt und für keine andere Pflichtgebete. Und siebtens, liebe Geschwister, vergesst nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Tashriq-Tage, das sind die Tage, das sind der 11., 12. und 13. von Dhul-Hijjah. Also morgen ist der Eid-Tag und danach beginnen die drei Tashriq-Tage. Er sagte, die Tashriq-Tage sind Tage des Essens und Trinkens und Gedenkens Allahs. Und deswegen ist es am Eid-Tag verboten, dass man fastet, also morgen. Und an den Tashriq-Tagen soll man auch nicht fasten, aufgrund dieses Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir bitten Allah azza wa jall darum, dass er von unseren Pilgergeschwistern ihre Hajj annimmt, die sich heute in Arafat befinden. Möge Allah tabarak wa ta'ala ihnen den Erfolg verleihen, die Hajj gemäß der Sunna des Propheten umzusetzen. Möge Allah tabarak wa ta'ala sie ihnen eingeben, dass sie für uns ebenfalls Bittgebete sprechen und die muslimische Umma nicht vergessen. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتقبل من المعتمرين عمرتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتهم وكذلك أن يستغفروا لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يشفعوا لنا عنده سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يكتب الحج لمن لم يحج بعد في السنة القادمة أو التي تليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وقد استكملنا أركان ديننا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.